Wie eine große US-Studie verdeutlicht, waren im Jahr 2014 in einem teuren privaten Kindergarten in der Nähe von San Francisco nur 14% der Kinder gegen Masern geimpft. Die Impfquote in den wohlhabenden Stadtteilen von Los Angeles, wo die Kinder der Hollywood-Stars wohnen, war in diesem Jahr so niedrig wie im Südsudan, einem der ärmsten Staaten der Welt. Nach einem Masernausbruch im kalifornischen Disneyland im Dezember 2014 haben sich diese Zahlen durch eine verschärfte Gesetzgebung deutlich verbessert. Was der Fall aber zeigt, es ist keine Frage des Bildungsstands, wenn Impfgegner ihre Kinder unnötigen Gefahren aussetzen. Verantwortlich sind vielmehr hypersensible Emotionen. Nur bei einer Durchimpfung von über 95% entsteht eine sogenannte Herdenimmunität gegen Masern, durch die man diese Infektionskrankheit nachhaltig ausrotten könnte. Deutschland verfehlt diese Quote noch immer knapp, im Gegensatz zu Sri Lanka, Algerien und zu allen Staaten Südamerikas. Akademiker mit einem Sinn für Naturwissenschaft vertrauen auf die Forschung und damit auf die Impfung. Wer wenig gebildet ist, vertraut auf die Autorität der Ärzte. Die dritte Gruppe der Gebildeten mit Gaia-Überzeugungen ist selbstsicher genug, sich dieser Autorität zu widersetzen, aber nicht wissenschaftlich informiert genug, die Gefahren ihrer Handlungsweise zu erkennen. Natürlich sind nicht alle Gaia-Überzeugungen der spirituellen Linken gefährlich. Ein Interesse für Yoga, alternative Medizin und Spiritualismus macht Menschen oft entspannter, offener, umgänglicher und mitfühlender. So ist Achtsamkeitsmeditation beispielsweise bei der Behandlung von Depressionen laut einigen Studien genauso wirkungsvoll wie Psychopharmaka, hat aber weniger unerwünschte Nebenwirkungen. Doch sobald Gaia-Überzeugungen ideologisch werden, droht Gefahr. Lichtfasten zum Beispiel, also die Idee, sich von Sonnenlicht zu ernähren, hat zwar den positiven Nebeneffekt, dass Leute an die frische Luft gehen, was ihren Vitamin-D-Stoffwechsel anregt und zu mehr Lebenszufriedenheit führt. Doch inzwischen haben einige Menschen in ihrem Vertrauen auf die Lichtnahrung auf konventionelles Essen verzichtet und sich damit zu Tode gehungert. Reinheitsgedanken können eine Schutzfunktion haben, aber eben auch lebensgefährlich sein.